Ost 5 Kilometer und A19 Rostock Richtung Berlin zwischen Malchow und Waren 5 Kilometer Stau. Deutschlandfunk. Rock etc. We really started playing music just to hang out. Anfangs eine Bluesband. I think what people don't. Was manche Leute vielleicht gar nicht so wissen, es braucht viel mehr, eine gute Platte zu machen, als nur gute Musik. There's more to a record than the music. We were just all at the same school and wir waren alle auf derselben Schule und brauchten etwas, das wir am Freitagabend machen konnten. Wir hatten ja sonst keine Freunde. Didn't have friends. Nach hunderten Konzerten in den USA und Europa erfolgreich und längst auf dem Weg zu psychedelischem Jamrock. His name is Vincent Foots Williams. But you know, after we'd been playing around a little bit and finally did a show in April, we were just like. Als wir im April 2008 unser erstes Konzert gaben, merkten wir, dass daraus mehr werden könnte. Wir spielten immer weiter, und als wir 2 Jahre später unsere Schulabschlüsse in der Tasche hatten, haben wir beschlossen, das richtig voranzutreiben. College, we decided to pursue it as a career. Mit dem Blues im Wappen, die Delta Saints aus Nashville, eine Sendung von Tim Schauen. Die Delta Saints. Schlagzeug, Bass, Keyboards, Rhythmus und Leadgitarre, Gesang. 5 junge Musiker aus der Music City Nashville, die längst nicht mehr nur für Country steht. Die Musikszene in dieser großen Stadt ist gigantisch, sagt Bassist David Supiker. Wir kennen eine ganze Menge Bands dort, die vermutlich besser sind als wir, die es aber nie aus dem Proberaum oder der Stadt hinaus schaffen. Doch der Reihe nach. Die Delta Saints, sagt Sänger Ben Ringel, kennen sich zum großen Teil seit Schulzeiten. We wrote our first song October of 2007. Im Oktober 2007 haben wir unser erstes Stück geschrieben. Es heißt Step In. Das Stück entstand in Davids Einzimmer-Apartment, wo er als Student wohnte. Im April 2008 haben wir die erste Show gespielt. Irgendwo dazwischen muss die Band entstanden sein. Von der Gründung an dabei sind Sänger Ben Ringel, Gitarrist Dylan Fitch, Bassist David Supica. Wir haben wirklich Musik gespielt. Wir haben mit der Musik angefangen, um gemeinsam abzuhängen. Wir waren alle auf derselben Schule und brauchten etwas, das wir am Freitagabend machen konnten. Wir hatten ja sonst keine Freunde. Als wir im April 2008 unser erstes Konzert gaben, merkten wir, dass daraus mehr werden könnte. Wir spielten immer weiter. Und als wir 2 Jahre später unsere Schulabschlüsse in der Tasche hatten, haben wir beschlossen, das richtig voranzutreiben. So we kept playing through school, and then when we all graduated 2 years later from college, we decided to pursue it as a career. Yeah. made them whole again. Raise the shadow, broken heart. Your eyes look tired, my dear. You seem. Seit der Gründung 2007-2008 haben die Delta Saints inzwischen 3 Alben veröffentlicht. Das Debüt A Bird Called Angola, ein Kurzalbum. 2013 erschien Death Letter Jubilee, 2015 dann Bones. We want this next album to really kick us up to the next level. And in order to do that, there's about a million things we need to figure out. Das Album soll uns auf die nächste Stufe hieven. Und dafür gibt es circa 1 Million Dinge, die beachtet oder noch gemacht werden müssen. Da ist das Aufnehmen neuer Stücke fast noch das Einfachste. Wir würden gerne mit einem Label in den Staaten zusammenarbeiten oder eine andere, kreativere Möglichkeit mit Drittmitteln schaffen. Wir möchten einfach einen Partner finden und nicht mehr wie bislang das Album auf eigene Kosten herausbringen und dann vor allem bei Shows verkaufen. Wir wollen die Band voranbringen. And keep, you know, pressing forward in our careers. I think what people don't, the average person maybe doesn't understand so much is that. Was manche Leute vielleicht gar nicht so wissen, es braucht viel mehr, eine gute Platte zu machen, als nur gute Musik. Das ist auch bei einer Eric Clapton-Platte so. Die Musik kann noch so brillant sein. Wenn kein gutes Team dahinter steht, würde niemand das Album hören. Und das haben wir vorher gar nicht so bewusst gesehen. Wie leicht es in Relation ist, bloß die Musik aufzunehmen. Dann hat es ja noch mal 10 Monate gedauert, die Leute und auch das Radio zu überzeugen. Die Finanzierung haben die Delta Saints hinbekommen. Das Album ist erschienen. Bones, dies ist das Titelstück. Thank you.

Aber jetzt wollen wir nicht wieder jemanden nach Geld fragen. Das war beim ersten Mal schwer genug. Wir suchen nach einer kreativen Lösung für die lächerlich hohen Kosten, die ein Album verschlingt. Ein Album kann ja schnell auch mal eine halbe oder eine ganze Million kosten. So teuer wird das bei uns sicher nicht. Aber klar ist, ist das Album fertig, brauchst du dieselbe Summe nochmal, um die Musik unter die Leute zu bekommen. As soon as you're done with the album, you have to spend that much money again to get it out there and into the world. You can easily spend, you know, between 30 and 50,000 euro. 30.000 bis 50.000 Euro sind schnell mal ausgegeben, wenn dann auch noch ein PR-Team dahinter steht. Wir lernen all das gerade auch erst. Aber es ist schon verrückt. Alle machen sich wahnsinnige Gedanken um die kreative Seite. Aber du musst auch die Balance zum Wirtschaftlichen, die Business-Seite im Auge behalten. You never think about the business side of it. You always think about the creative side. We'll be right back. pocket and my feet here to stay. Neben dem guten Blick auf die Business-Seite haben sich die fünf Bluesheiligen auch musikalisch kontinuierlich weiterentwickelt, die Textur ihres Soundes verändert. Zuerst ist die Blues-Harp immer weniger zum Einsatz gekommen. Dann kam ein Keyboarder in die Band, was den Sound nachhaltig veränderte. Das Delta im Namen jedoch blieb klare Reminiszenz. Doch der Blues ist auch ein schwieriges Thema. Die ganze Formation schaut bei dem Stichwort betroffen. It's interesting, in the States, the term Blues Rock is negative. Interessanterweise ist der Begriff Bluesrock in den Staaten eher negativ besetzt. Aber Bands wie die Black Keys, alles was Jack White macht, das ist Bluesrock. Aber in den Staaten wird das nicht direkt im Blues-Genre eingeordnet. Dort werden sie vielmehr als Garagenrock oder eben, ja, Rock'n'Roll bezeichnet. Und auch unsere Band. In den USA gelten wir als Rockband. Und so sehen wir das auch. Wir sind eine Rock'n'Roll-Band, die aus dem Delta-Blues kommt. Es gibt da jede Menge Überschneidungen, die immer wieder neu definiert werden. Angefangen von Led Zeppelin bis hin zu Gary Clark Jr. heute oder den Black Keys oder eben dem Schaffen von Jack White. Wir sind alles. Ein bisschen dies und ein bisschen das. If you're not blues, like, what are you? And they're just like, well, we're this and we're that and we're maybe a little bit of this, you know. It's kind of a weird. It's my good friend Willie Burns gonna get funky. Down there just shaking her hips like she just don't give a damn. And the jazz band is swinging a bit of dicks. And you gotta know, you gotta know, you got to drink it slow. You step or get low, you step or get low, get up but don't go. And you sway a little air and you stagger and ride, babe. You big easy kind of drunk, you're drinking it down. Lord, tonight. Watch your hips move to a slow and a steady motion. You rock your head back and your hair fall down your neck. Cause you're a pretty little thing as a Cajun queen and you just don't give a damn. Whisper words upon my ear, they're sounding dirt. But you gotta know, you gotta know, you got to drink it slow. You step or get low, you step or get low, get up, but don't go. You sway a little left, and you stagger a little right. You big easy kind of drunk, and you're drinking it down. Come on tonight. Thank you. like I said, that's my friend Willie Burns on them keyboards. Nashville, Tennessee. It's good to be back for a second night. We're the Delta Saints out of this here city. Rock etc. im Deutschlandfunk mit einem Porträt der amerikanischen Band Delta Saints aus Nashville. Live kann diese Band ihr Potenzial weitaus am besten ausspielen. Die Saints sind allesamt auf gutem spieltechnischen Niveau, doch darauf liegt nicht ihr Fokus. Sie reduzieren Musik auf das Wesentliche, auf das Zusammenspiel, die Interaktion. Wenn im Rahmen eines Songs aus Noten Emotionen werden, der Groove Energien freisetzt, dann sind die Delta Saints in ihrem Element. David Zupica, studierter Bassist und auf der Bühne stets barfuß, liefert das Fundament, jederzeit für einen Ausflug in Jazzregionen gut, um dann aber, einmal von der Kette gelassen, groß aufzudrehen. Gitarrist Dylan Fitch spielt ohne die Attitüde, die vielen Gitarristen gemein ist, aber nicht gut bekommt. Er spielt, manchmal mit einem Slide auf dem Finger, stets nur genau so viel, wie es der Song benötigt. Trommler Vincent Futz Williams, recht neu in der Band, und Keyboarder Nate Kramer nutzen ebenfalls jede Gelegenheit zur Jam. Innerhalb der Songstruktur jagen die Delta Saints also gerne los, lassen einander Platz für Improvisationen, hier jedoch immer wieder ohne egomane Soloausflüge. Die Band improvisiert zusammen, was den Klang stark in Richtung psychedelischen Jamrock treibt, live wie gesagt ein mitreißendes Erlebnis. Mitte Juli sind die Delta Saints zu einigen Konzerten in Europa und auch in Deutschland. Überhaupt die Regel, dass das Live-Spielen, Auftritte also, das Musikbusiness und auch die Bands über Wasser halten, das gilt auch für diese Truppe aus Nashville. Sie spielen unermüdlich in den Vereinigten Staaten und sind seit 2010 auch mindestens einmal im Jahr in Europa. Stranger now, and baby, when you come around, Das war Rock etc. mit dem Blues im Wappen. Ein Porträt der Delta Saints aus Nashville von Tim Schauen. Auch diese Musiksendung können Sie 7 Tage auf unserer Internetseite nachhören. Sie finden sie unter deutschlandfunk.de/musik. I remember when I lost my mind. And there was something about that place. Even your emotion, even your emotions, they had an echo. Had an echo in so much space. And when you're out there without a care, you're out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy, baby? Does that make me crazy, babe? Does that make me crazy, babe? Oh, probably, yeah. Hope that you were having the time of your life, baby. But baby, think twice. That's my only advice. Oh, and who do you, who do you, who do you, how, oh, who do you think that you are? Oh, bless your soul. Could you really think, Lord, you really think that you're in control? Now tell me, babe. Oh Lord, I think that you're gone crazy, babe. Oh, that's you're just like me. And my heroes, they had a heart to lose their life out on a limb. But I remember thinking, babe, that I wanna be like, I wanna be like them. I just wanna be like them. Thank you. Deutschlandfunk Programmtipp. We will give the British people a referendum with a very simple in or out choice. Bleiben oder nicht bleiben? Das ist die Frage, über die Großbritannien am 23. Juni abstimmen wird. Unser Magazin Europa heute blickt im Vorfeld des Referendums auf das Trennende und das Einende zwischen der EU und Großbritannien, das seit 1973 Mitglied der Gemeinschaft ist. Im Zusammenklang der europäischen Stimmen darf die britische keineswegs fehlen. Welche Ereignisse, welche Köpfe haben das Verhältnis zwischen Briten und Kontinentaleuropäern geprägt? Therefore I say to you, let Europe arise. Keine einfache Geschichte. Die Insel und der Kontinent. Die Serie in Europa heute, ab morgen um 9.10 Uhr. Ich will mein Abitur nach, weil ich später studieren möchte, was mir ganz wichtig ist. Ich habe mich entschlossen, eine Heilpraktiker-Ausbildung zu machen. Lebenslang lernen, das klingt schön und sagt sich leicht. Später will ich mich zu Hause hinsetzen und sagen, ich habe was erreicht. Aber wer voll im Beruf steht und in seiner Freizeit auch noch büffeln muss, der braucht viel Disziplin und Ausdauer. Der Enthusiasmus, der am Anfang die ersten zweieinhalb Semester geherrscht hat, der ist ja schon etwas verflogen. Das ist halt schon neben einer Vollzeitstelle, die nicht die 39 Stunden, die vertraglich festgelegt sind, nur umfasst, natürlich eine Herausforderung. Unser Bildungsmagazin Campus und Karriere stellt in einer Reihe Menschen vor, die sich trotzdem für diesen Weg entschieden haben. Ich habe oft überlegt, warum ich das überhaupt mache. Erstmal, klar, es ist dieses Interesse, aber ich verfolge jetzt nicht unbedingt, dass ich eine Führungsposition einnehmen möchte. Ich glaube, ich bin Mensch, ich brauche eine Aufgabe, an der ich wachse. Helden der Weiterbildung. Morgen um 14.35 Uhr in Campus und Karriere. Also ich bin jetzt bereit, meine Zeit zu opfern. Keine einfache Geschichte. Die Insel und der Kontinent. Ab morgen um 9.10 Uhr in Europa heute. Und am Samstag in Or Out. Großbritanniens Ringen um den Brexit. Gesichter Europas um 11.05 Uhr. Helden der Weiterbildung. Menschen, für die lebenslanges Lernen mehr als nur ein Schlagwort ist. Ab morgen um 14.35 Uhr in Campus und Karriere. Beide Serien finden Sie auch im Netz auf deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk.